Kapitel 66. Franz ruft Carla an. Sie flirten ein paar Minuten am Telefon. Dann sagt Franz: Gute Nacht und träum süß. Carla sagt: Schlaf gut. Dann gibt Carla Franz per Telefon einen Kuss. Das Blut pumpt wie verrückt durch den Körper von Franz. Kapitel 67. Am nächsten Tag kauft Franz mehrere französische Kochbücher. Er liest und liest. Abends kocht er. Nach der Arbeit telefoniert er mit Carla. Nach ein paar Tagen sagt der Chef: Sie sind der perfekte französische Koch. Franz denkt: Das Leben in der Stadt ist wunderbar. Kapitel 68. Es ist Sonntag. Die Sonne scheint. Um 10 Uhr kommt Carla mit ihrem Auto. So ein Auto hat Franz noch nie gesehen. Es ist ein Audi Cabrio total in Weiß. An dem Auto ist alles weiß. Wirklich alles. Nur die Sitze sind Gold. Kapitel 69. Auch Carla ist total in Weiß. Nur die Schuhe sind Gold. Die Ferrari-roten Haare von Carla sind der einzige Farbakzent. Franz sagt leise: Boah. Carla hört es nicht. Zum Glück. Kapitel 70. Franz sagt cool: Hi Carla, und steigt ein. Er macht keinen Kommentar zu dem Auto. Franz und Carla fahren aus München raus. Sie hören Mozart. Franz und Carla flirten intensiv. Am Horizont kann man die Alpen sehen.